meine Freude. Dir gehört mein Herz und all mein Sein ist dir gewidmet. Was du in mir findest, nimmst denn es ist ohnehin schon deins. Gott sei Dank und alle Ehre dem Höchsten. Jesus, meine Freude, dir gehört mein Herz und all mein Sein ist dir gewidmet. Was du in mir findest, nimmst, denn es ist ohnehin schon deins. Gott sei Dank und alle Ehre dem Höchsten, dem Höchsten. Gott sei Dank und alle Ehre dem Höchsten. Gott sei Dank und alle Ehre dem Höchsten, dem Höchsten, dem Höchsten. Gott sei Dank und alle Ehre dem Höchsten. Jesus, meine Sehnsucht, zweifellos bist du derjenige, der sein Werk vollendet. Was du planst, gelingt dir immer, denn du bist der Ewige. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank und alle Ehre dem Höchsten, dem Höchsten, dem Höchsten, dem Höchsten. Gott sei Dank und alle Ehre.